WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist 18 Jahre alt und heißt Vanessa. Hallo Vanessa. Hallo. Hallo Vanessa. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Leg mal los, um was geht's denn? Es geht um meinen Stiefvater, dass mir die Sache einfach keine Ruhe lässt. Es ist viel passiert, also er hat mich und meine Mutter damals geschlagen. Und wie lange liegt das zurück? Wie alt warst du da? Ich bin jetzt 18, ja, ich war 9, 8, 9, 10, so. Da habe ich das dann so angefangen mitzukriegen. Das ging bestimmt auch schon vorher so. Hat er dich über einen längeren Zeitraum geschlagen? Ja, schon häufig, also fast jeden Tag. Also bis zu welchem Alter? Wie alt warst du, als er dich immer noch geschlagen hat? Oder? Also das letzte Mal, als er mich geschlagen hat, da war ich 12. Ja, und ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein Mensch, ich verstehe nicht, wenn du lügst, und das kriegt jemand raus, dann bist du der schlimmste Mensch der Welt. Keiner verzeiht dir, jeder hasst dich. Und er ist ein Mensch, sein ganzes Leben besteht aus Lügen. Und jeder glaubt ihm. Und ich verstehe nicht, wie man damit durchkommen kann, wirklich. Lebst du denn noch zusammen mit deinem Stiefvater? Nein. Ich habe schon seit ich 14 bin meine eigene Wohnung. Seitdem du 14 bist? Das ist aber 14, ungewöhnlich. Ja, also ich habe damals ein Jahr auf der Straße gelebt und habe dann damals gesagt, ich gehe nicht in ein Heim, entweder bleibe ich auf der Straße oder ich gehe in eine eigene Wohnung. Wie, du bist als Kind auf die Straße gegangen? Was? Ja, also die haben mich damals mit, ja, das ist auch wieder eine Sache von dem Amt, wie ich nicht verstehen kann, wie ein Amt die Wörter so im Mund umdrehen kann. Also es hieß damals, ich hatte damals einen Freund. Und ich wollte unbedingt damals in der Stadt bleiben und meine Mutter wollte mich eigentlich zurücknehmen und da das Amt gesagt hat, ja, sie können das Kind ja nicht aus ihrem Mittelpunkt reißen und das wäre ganz schlimm und das können sie nicht machen, hat meine Mutter dann gesagt, ja, okay, dann bleibt sie halt dort. Und irgendwann hat das Amt halt so umgedreht, dass sie angeblich mich nicht haben wollte und sie gesagt hat, ja, ich muss angeblich in Schwerin bleiben und sie will mich nicht. Obwohl das gar nicht so stimmte. Also. Und die Mutter hat da nicht eingegriffen, als sie merkte, dass du auf der Straße bist? Sie konnte nichts machen. Sie hatte. Sie waren die Hände gebunden. Ja, aber sie hätte dich doch nach Hause nehmen können, zu sich. Ja, es ging ja darum, dass das Jugendamt damals gesagt hat, dass sie das Kind nicht aus dem Mittelpunkt reißen darf. Ja, das Kind war aber dann. Das Kind war aber dann auf der Straße. Und wo ist da der Mittelpunkt? Ja. Das weiß ich auch nicht. Und das fragt meine Mutter auch heute noch, wo der Mittelpunkt da ist. So, du bist eigenständig. Deine Mutter ist aber mit dem Stiefvater noch zusammen. Nein. Die sind geschieden. Das war damals alles ein Hin und Her. Das war, ja. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes? Der Grund meines Anrufes ist es, dass ich Rat suche, weil ich damit nicht abschließen kann. Das ist immer, alle sagen, ich soll nicht mehr von ihm reden. Das ist Vergangenheit. Mhm. Aber ich komme damit nicht klar, dass er da bei sich zu Hause sitzt und denkt, er hat alles richtig gemacht. Mhm. Wenn du jetzt zurückdenkst, was ist das Schlimmste für dich, was er dir angetan hat? Was bei mir eher, was ich gesehen, die Bilder, die ich sehen musste. Ich kam mit 6 oder 7 Jahren kam ich ins Badezimmer meiner Eltern und meine Mutter saß da blutüberströmt. Ihr Kopf hat geblutet, alles lief runter, sie hat geweint, weil er ihr einen Bilderrahmen über den Kopf gezogen hat und so, also so eine Sachen. Das sind alles Bilder, wo ich, boah, nee, da krieg ich Wut. Mhm. Du sagst, dass er dich eben auch die entsprechende Zeit geschlagen hat. Wie hat er dich geschlagen? Mit der Hand. Oder zu Silvester hat er mich mal ins Zimmer getreten und Besteck ist geflogen, Türen wurden geknallt, also. Und hat all das ja deine Mutter damals auch mitbekommen. Ja. Warum hat sie nicht Konsequenzen gezogen? Wir sind damals abgehauen. Das war alles so, er hat damals auf den Schlüssel geschlafen. Die Handys hat er, also das Handy von ihr hat er einkassiert. Er hat die Tür abgeschlossen. Mhm. Und irgendwann ist er dann halt mal weg gewesen für ein paar Stunden und dann haben wir die Sachen gepackt und sind abgehauen. Und das war's dann mit ihm? Ja, so gut wie. Also was heißt, das war's? Für meine Mutter wäre es gut gewesen, wenn wir die Ruhe gehabt hätten vor ihm. Aber er hat damals, also als die Scheidung war, er hat Nägel in die Klingeln gehauen, damit Sturm klingelt, hat irgendwelche toten Tiere vor die Haustür gelegt. Achso, für eure neue Wohnung dann? Das hat er rausbekommen, aber deine Mutter ist dann nicht nochmal mit ihm zusammengekommen? Nein. Redest du heute mit deiner Mutter über diese Vorkommnisse? Ja, schon. Und wie steht sie dazu? Was sagt sie zu der Vergangenheit? Sie ist froh, dass es vorbei ist. Sie ist sehr froh, dass es vorbei ist. Das heißt vorbei, sie kriegt zwar immer noch andauernd Briefe und Schulden, wo 300 Euro mal hier und da mal 500 Euro. Aber ansonsten sind wir eigentlich beide froh, dass das alles Vergangenheit ist. Das war dann damals, mit, wie du es gerade erzählt hast, nachdem ihr abgehauen wart, dann war aber auch definitiv Schluss. Es gab ja nicht nochmal ein Zusammenkommen zwischen deiner Mutter und ihm oder dir und ihm. Nein. Also ich bin, wie gesagt, also na gut, zwischen mir schon, also ich bin immer, also er hat mir leere Versprechungen gemacht, hat gesagt, ja, er wird sich ändern und das tut ihm alles so leid und es kommt nie wieder vor. Und mir damals, er hat mir so leid getan, weil meine Mutter hat ihn ja verlassen und er hatte niemanden und ich habe so gedacht, naja. Moment, der hat dir damals so leid getan, obwohl der dich jahrelang geprügelt hat und deine Mama geprügelt hat, da hat er dir leid getan? Ja. Erklär das mal. Vor zwei Jahren hat er mir auch noch leid getan. Erklär mir das mal. Ich weiß nicht, das war so ein Gefühl, dass der zu Hause sitzt und sich schon abends in seinem Kopf spinnen muss, was er am nächsten Tag wieder für Lügen erzählt. Er lebt schon in seiner eigenen, ich glaube, er weiß schon langsam selber nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Also, okay, aber wir reden noch von damals. Damals tat er dir leid. Warum tat er dir damals leid? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich selber nicht. Er hat immer so, ich meine, ich war 9 Jahre alt, er hat einen Herzinfarkt vorgetäuscht. Da stand aber, allein hätte ich es da schon, da stand 3-mal der Krankenwagen vor der Tür und der hat ihn immer wieder weggeschickt. Allein da hätte ich schon, aber ich war noch jung, ich habe... Das heißt, dass du hast dann doch immer wieder, obwohl deine Mutter schon getrennt von ihm war, mit ihm nochmal Kontakt gehabt? Ja. Wie kann ich mir... Ich habe mich auch damals um meinen Stiefbruder gekümmert und so. Wie kann ich mir diesen Kontakt vorstellen? Du warst von deiner Mutter mit deiner Mutter von ihm getrennt? Also meine Mutter hat ihre eigene Wohnung gehabt und ich bin dann halt immer nach der Schule oder ich bin gar nicht erst zur Schule gefahren, weil ich mich um meinen kleinen Bruder gekümmert habe, ihm was zu essen gemacht habe und so. Also ich bin halt immer aus dem Haus morgens, bin zu ihm hin, von meiner Mutter, bin zu meinem Stiefvater und habe mich dann halt um ihn gekümmert und um meinen Stiefbruder. Der Stiefbruder, der lebte da bei dem Vater. Verworrene Verhältnisse. Ja, war's. Wie lange hat sich das denn hingezögert, dass du dich da noch um ihn gekümmert hast? Bis vor 3 Jahren. Aber jetzt tut er dir nicht mehr leid. Nein. Jetzt grübelst du viel darüber und du sagst... Ja, und es tut mir auch alles für meine Mutter so leid. Ich habe viel Scheiße gemacht, muss ich sagen. Ich habe ihr sehr viel Sorgen gemacht, muss ich zugeben. Das tut mir bis heute so leid. Also wirklich, wenn ich manche Kinder über ihre Mütter reden höre, da klappt mir das Messer in der Tasche auf. Du hast ja schon da einige heftige Sachen mitgemacht, vor allen Dingen, wenn du mit den jungen Jahren schon obdachlos warst. Ja. Das hinterlässt natürlich wirklich seine Spuren. Warst du mal in professionellen Händen, in Betreuung? Ich hab eine Betreuerin, so ist nicht. Aber keine Therapeutin oder Therapeuten? Doch schon, aber sie hat einmal im Monat Zeit für mich, da habe ich einmal ein Gespräch. Ansonsten nehme ich gerade zurzeit Tabletten, Antidepressiva. Ja, verstehe. Aber meine Betreuerin sagt immer, ich brauche eine Tiefenpsychologin, aber es ist halt ziemlich schwer, eine zu finden. Ich glaube auch, so wie du das schilderst, dass du eine recht ausführliche Betreuung brauchst von einem Fachmann. Auch über einen etwas längeren Zeitraum. Da reicht einmal in der Woche mal ein bisschen reden, das reicht nicht aus. Um damit abschließen zu können, um diese Vergangenheit zu bewältigen, zu bearbeiten und sie dann irgendwie dann auch zu den Akten legen zu können. Da brauchst du wirklich Hilfe. Ich weiß auch nicht, ob mir das einfach nur reicht. Am liebsten würde ich zu ihm hin und ihm das alles ins Gesicht knallen. So. Einfach nur sagen, wie ich mich gefühlt habe und wie meine Mutter sich fühlt und was er uns angetan hat. Also ich möchte, dass du mit meiner Psychologin mal ein bisschen berätst, welche psychologischen Maßnahmen du doch relativ schnell einleiten könntest und was du dann machst, solltest du dann mit deinem Psychologen besprechen, ob du hingehst, ob du erstmal nicht hingehst, ob du stabil genug dafür bist und so weiter. Auf jeden Fall musst du jetzt fachkundige Hand an den Fall, finde ich. Ja? Okay. Liebe Vanessa, dann bitte ich dich aufzulegen und die Alexandra, das ist heute Nacht unsere Psychologin, die ruft dich gleich zurück und alles okay. Weitere dann im Hintergrund. Domian, zwei Fragen noch. Gerne. Erstmal, ob ich ein Autogramm haben darf. Sehr gerne, du gibst deine Anschrift gleich der Alexandra. Und ich weiß, du hast es nicht so gerne, aber darf ich bitte zwei Leute grüßen? Habe ich nicht so gerne. Bitte meine Mama. Okay, deine Mama. Okay, also Mama, schöne Grüße. Ich liebe dich über alles. So. Okay, das war's. Alles klar. Vanessa, du legst auf, wir melden uns gleich bei dir. Mach ich. Tschüss. Okay, ciao. Danke. Seht ihr, jetzt war ich am Anfang der Woche so weich, hab gesagt, du darfst grüßen, jetzt geht's schon los. Jetzt ist Härte angesagt, kein Grüßen mehr. Hier ist Fadi. Fadi ist 20. Guten Morgen, Fadi. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Fadi. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, ich wollte über den aktuellen Thema jetzt sprechen, was jetzt zurzeit über den Anschlag in Frankreich, in Paris. Ich würde gerne meine Meinung dazu sagen. Ja, kann ich aus deinem Namen schließen, dass du Moslem bist? Ich bin strenggläubiger Moslem. Strenggläubiger Moslem. Strenggläubiger Moslem, ja. Was heißt strenggläubiger? Strenggläubig bedeutet, dass ich versuche, meine Religion, sage ich mal, so zu leben, nach dem Koran, was mir geschrieben wurde, die Gesetze anzuhalten, fünfmal am Tag zu beten. Ja. Das nenne ich mal streng jetzt. Ja. Ja. Wobei das wahrscheinlich auch Menschen machen, die sich nicht als strenggläubig empfinden. Die werden das vielleicht auch so praktizieren. Ja. Ja, kann man auch sagen, ja. Gut, lass uns mal so stehen. Du bezeichnest dich selbst als strenggläubigen Moslem. Wie beurteilst du denn das, was vorgefallen ist in Paris? Also, ich finde das völlig schrecklich. Also, was passiert ist. Ich finde, keiner hat das Recht, etwas zu verbieten. Ich glaube an das. Das ist meine Religion. Ich glaube an meinen Propheten. Mhm. Aber ich finde, ich habe jetzt nicht das Recht, andere Leute was zu verbieten. Ihnen zu verbieten, etwas zu malen oder sich über etwas lustig zu machen. Mhm. Das ist deren Sache halt. Mhm. Ich darf dir das nicht verbieten, ich muss das akzeptieren, auch wenn das hat mich auch verletzt, auch vielleicht auch sauer gemacht, aber ja, ich darf jetzt den nicht. Also das ist ja sehr interessant. Du bist ein strenggläubiger Moslem und sagst, die Freiheit in der Kunst muss bestehen bleiben. Satire darf auch religiöse Inhalte haben. Und wenn solche Karikaturen gemalt werden, ist das nicht dein Geschmack oder es verletzt dich irgendwie auch, aber es muss. Ich muss weggucken, aber es muss trotzdem die Freiheit herrschen, dass man das machen darf. Ja. So meinst du das? Ja, das geht doch nicht, dass jetzt jeder etwas verbietet jetzt, wo leben wir dann? Das geht nicht mehr dann. Wenn du so denkst, wie denkst du dann weiter über die Täter, die das ja offensichtlich, so ist ja zu hören, im Namen des Islam oder aus ihrem Glauben heraus gemacht haben? Ja, das ist, bei denen, ich habe ein bisschen so gelesen darüber, die waren ja früher, hatten die gar nichts mit dem Islam zu tun. Also sage ich mal, die waren so Hobby-Moslems, ne, die sich einfach nur so genannt haben, die haben Drogen gedealt. Das waren Kriminelle, die keine Hemmungen auch hatten, jemanden zu töten. Mhm. Das waren von Anfang an schon Mörder. Kriminelle, Gangster, was man auch nennen kann. Also das waren schon Menschen von Anfang an. Ja, wie empfindest du das denn, du als strenggläubiger Mensch, dass deine Religion für solche Mordtaten missbraucht wird? Klar und deutlich. Also mittlerweile schäme ich mich richtig, dass ich ein Moslem bin. Mittlerweile schäme ich mich, was ich alles höre über meine Religion, was, sag ich mal, was die Moslems halt machen jetzt. Ich schäme mich, also ich traue mich eigentlich nicht so richtig zu sagen, ich bin Moslem. weil ja, so weit darf es aber nicht kommen. Ich finde es sehr gut, dass du sagst. Denn genau so eine Stimme, wie du sie jetzt gerade äußerst, die brauchen wir. Und das ist genau das, wofür es sich einzusetzen lohnt. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, streng. Damit es klar und deutlich wird, dass ich wirklich an meine Religion fest glaube. Ja. Ich glaube fest an meinen Propheten. Ich liebe meinen Propheten. Ich liebe meine Religion. Mhm. Aber wie gesagt, wenn jemand sich über meinen Propheten lustig macht, das verletzt mich zu 100%. Ich werde auch sauer. Hast du? Aber trotzdem darf ich jemanden nicht verbieten. Finde ich eine ausgesprochen sehr gute Einstellung. Respekt, dass du das so siehst. Hast du solche Karikaturen mal gesehen? Ganz ehrlich, ich gucke mir das nicht an. Ich weiß von Anfang an, sowas gefällt mir nicht. Mhm. Ich gucke mir das halt nicht an. Das heißt, es gab noch klar, nie diese... Klar, habe ich das mal gesehen. Klar habe ich das vielleicht in Nachrichten kurz gesehen. Mhm. Aber jetzt richtig selber habe das... Doch, ein Film, was mal war über Mohammed, das habe ich mir angeschaut. Mhm. Aber bei so Karikaturen gibt es nicht den Moment, wo du auch mal vielleicht so ein bisschen schmunzelst, aber das dann wegschiebst. Soweit geht es nicht. Nein, ich habe Respekt. Also ich habe schon Respekt vor, ich habe auch Respekt vor Jesus oder vor alle anderen Propheten. Mhm. Ich finde, man sollte Respekt haben, aber wer auch nicht das respektieren möchte, dann soll er das nicht respektieren. Das ist seine Meinung. Das ist meine, also. Was glaubst du denn, Fadi? Das ist jetzt der extremste Auswuchs, diese Terroristen. Dennoch gibt es ja viele Leute auch in sehr streng muslimisch orientierten Kreisen, die richtig böse sind über solche Karikaturen und die auch zornig sind darüber. Was glaubst du, warum können die nicht so eine Einstellung haben wie du? Ich glaube vielmehr, dass die nicht, ich denke jetzt nicht, dass die zu 100% auch verletzt sind. Die nützen das nur aus. Die nützen das nur aus. Die suchen ja irgendwie einen Punkt, wo die etwas kritisieren können, wo die dann sich provozieren. Die lassen sich provozieren, ja, das ist gut. Die lassen sich gerne provozieren. Mhm. Diese Menschen, diese Radikale. Mhm. Die suchen was. Die suchen irgendwie einen Streit, irgendwie ein Problem, und damit die Bombe explodiert. Mhm. Also ich glaube nicht, dass denen viel mehr über die Religion geht. Mhm. Das ist mehr politisch gesehen auch. Mhm. Die sind irgendwie gegen französische Gesetze oder ja. Du gibt das es geht ja denen mehr nach Politik, aber nicht nach Religion. Weil ich glaube nicht, dass die Jungs, dass zwei Jungs, die Brüder, irgendwie über ihre eigene Religion viel wissen. Glaube ich nicht. Ja. Ich glaube das nicht, dass die es viel wissen. Da steckt schon ein bisschen irgendwie eine Gruppierung. Ja. Da steckt schon eine Gruppierung, finde ich. Was denkst du denn über die Gruppierung Islamischer Staat? IS, ne? Mhm, genau. Ja, das ist auch jetzt so ein Thema. Ich glaube nicht, dass die zu 100%, dass die Muslime sind jetzt, dass die jetzt auch zu 100% nach ihrer Religion das machen, diese Kriege. Ich glaube das nicht. Da steckt was anderes dahinter. Die sind Kriminelle, die wollen was anderes. Mhm. Die wollen irgendwie, eigentlich heißt das auch falsch, IS, Islamische Staat. Ich glaube nicht, dass die eine Islamische Staat auch nur bauen. Okay, verstehe, dass du die möchten auch andere Sachen distanziert machen. Bist. Kannst du mir von dir sagen, du bist ein sehr junger Mann noch, was für dich der wichtigste Glaubensinhalt des Islams ist? Für dich, nur für dich, ja, Fadi. Ja, klar. Ja, ich habe mich auch über andere Religionen erkundigt und weil ich bin ein Mensch, ich brauche Religion. Ich finde das cool, ich finde das wirklich gut, wenn es auch Atheisten geben. Mhm. Ich finde das richtig stark, okay. Zu leben auch. Du vergisst meine Frage nicht. Was ist der wichtigste Glaubensinhalt für dich? Und bei mir ist es so, es gab einen Punkt, dass es Gott gibt und sage ich mal, dass Gott jetzt keinen Sohn hat, und wie es im Christentum ist. Dass es Gott ist, dass er uns erschaffen hat, dass er uns hier Gesetze gegeben hat und wir müssen das anhalten. Und wenn wir die Gesetze machen, das ist gut für uns dann halt. Mhm. Okay. Also für mich persönlich. Genau, also ich hatte, so hatte ich schon gereicht, diese Sache persönlich. Ja. Das hat mich überzeugt. Mhm. Weil, wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich brauche eine Religion, ich brauche eine Glaube, und das hat mich halt überzeugt im Islam. So, das war eine klare Äußerung von einem strengen, gläubigen Moslem, der sagt, Karikaturen, die soll es geben dürfen und damit muss man halt leben. Dann guckst du halt nicht hin, wenn es dich verletzt. Nein, aber die Freiheit dazu muss bestehen. Auf jeden Fall. Und ich finde es auch, die sollen weitermachen. Mhm. Die sollen weiter solche Bilder machen. Mhm. Die sollen nicht aufgeben, weil sonst zeigen die Schwäche. Das ist am schlimmsten. Dein Gegner keine Schwäche zeigen. Sehr guter Satz. Sehr guter Satz. Ich danke dir für deine Äußerungen. Darf ich noch was kurz sagen? Ja, gerne. Den Muslimen, zu meinen Brüdern dann. Ich bitte die, dass die versuchen sollten, Moscheen wegzulassen. Sie sollen nicht oder versuchen zumindest wie meinst du, nicht, die sollen alles, für, nicht alles zu glauben, was die Sheikhs sagen zum Beispiel. Aber ich glaube, diese Problemchen fängen erst hier an, durch den Predigern. Aha, du sagst deinen muslimischen Freunden, die sollen vorsichtig sein mit dem, was in Moscheen gepredigt wird. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja, man muss vorsichtig sein. Ah, das ist natürlich auch ein sehr interessanter Hinweis. Man sollte selber nachdenken, man sollte selber zum Beispiel über seine Religion erkundigen. Verstehe. Und man sollte nicht alles glauben, was jetzt ein Prediger sagt. Also du bist misstrauisch, was da gesagt wird in den Moscheen. 100% bin ich misstrauisch. Warum? Was wird da falsch gesagt? Ich glaube schon, dass die Jugendlichen versuchen wollen, zu radikal zu machen. Hast du die Sorge, dass in den Moscheen in Deutschland zu sehr radikal gepredigt wird und die Leute aufgeheizt werden? Ja, und vor allem Jugendliche, zum Beispiel in meinem Alter. Ich habe das gemerkt. Ja. Ich habe ja viele Prediger gesehen in meiner Stadt. Die wollten dann mit Jugendlichen reden, die wollten die irgendwie über irgendwas zu überzeugen. Die haben gesagt, mach das und das und ich höre keine Musik. Mhm. Also die wollten schon Gehirnwäsche, so ähnlich wie Zeuge Jehovas, finde ich. Das ist natürlich auch ein harter Vorwurf, aber das ist sehr interessant, das aus deinem Munde zu hören. Du bist ja nun jemand, der das auch beurteilen kann. So, du hast das gesagt auch an deine Glaubensbrüder, dafür danke ich dir sehr herzlich, überhaupt für deinen Anruf und für deine Äußerungen, Fadi. Alles Gute. Es tut mir leid, wenn ich irgendwie ein bisschen schlecht geredet habe. Nein, das ist schon alles okay. Tut mir leid, völlig in Ordnung. Ich habe es gut verstanden alles. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück in deinem Leben. Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss, ciao. Tschüss. Eine ungewöhnliche Äußerung, aber das gibt es auch und ich freue mich darüber, dass der Fadi gesprochen hat. Andreas ist 64. Guten Morgen, Andreas. Ja, schönen guten Morgen. Andreas, was geht's bei dir? Ich habe keine Lebenskraft mehr und keinen Lebensmut mehr. Bist du krank? Nein. Das heißt, du bist körperlich, bist du gesund? Och, na, so körperlich hundertprozentig nicht. Was hast du? Meine Freundin hat mich wieder verlassen. Nach acht Jahren? Ja. Wann hat sie dich verlassen? Drei Monaten. Mhm. Mit welcher Begründung? Ach, sie hat doch keinen Bock mehr auf mich gehabt oder was weiß ich. Sie spricht nicht darüber, aber im Endeffekt, ich mache mir nur verschiedene Sachen vor. Hör mal, ich muss dich mal kurz unterbrechen. Ich habe gerade 64 gesagt. Bist du wirklich 64? Bist du 64? Ja. Weil die Stimme klingt so jung. Ich hätte, wenn du jetzt 34 gesagt hättest, dann hätte ich es auch, geglaubt. Okay, war nur eine Zwischenfrage. Nein, ist richtig. Ich bin auch Heiligen Abend geboren. Du bist am Heiligen Abend geboren? Ja. Und du meinst, da klingen die Stimmen ein bisschen jünger, oder wie? Keine Ahnung. Ja. Okay, also sie hat dich verlassen, ohne dass du das wirklich nachvollziehen kannst. Ja, sie redet mit mir nicht mehr drüber und sie hat gesagt, sie macht Schluss. Mhm. Sie hat sich erledigt und... 8 Jahre liegen hinter euch. Ja, wie alt ist die Freundin? 60. Ja. Dann bist du jetzt in einer akuten Phase des Liebeskummers. Aber? Ja, ne? Das ist mir aber schon das zweite Mal passiert jetzt. Ich hatte mit der Ehe genau das Gleiche. Gut, aber da lagen ja 8 Jahre dazwischen dann. Nee, das war noch länger her. Das ist 98 war das gewesen. Ja, gut, aber... Wenn du das erst zweimal in deinem Leben erlebt hast, kannst du vom Glück sprechen. Ich habe das schon öfter erlebt. Ja, das, wenn ich dir mein Leben erzähle, dann schlägst du dir die Hände über den Kopf zusammen. Aber erzähl mir mal weiter noch, warum du Oder ist das der Hauptgrund, dass du so unglücklich bist, weil deine Freundin dich verlassen hast, dass du keine Kraft mehr zum Leben hast? Ist das der Hauptgrund oder gibt es sonst noch was anderes? Gründe gibt es viele. Ich weiß nicht, wohin die macht soll. Ich habe jetzt nicht verstanden. Die Leitung ist nicht so ganz gut. Sagst ja, ich weiß. Ich rück mal ein Stückchen. Ist besser jetzt? Wir hoffen das. Wir versuchen es mal, ja. Ist besser? Also, ja, sag mal den Satz, dann kann ich es beurteilen. Ja. Ja, mein Leben ist total ein Nieder und ein Auf und ein Wieder, ein Nieder. Ja, jetzt war die Leitung nämlich doch ziemlich kaputt. Wir versuchen ihn mal nochmal zu erreichen. Ja, ist wirklich weg. Dann machen wir zunächst mal weiter mit der Lisa. Und die Lisa ist 20. Guten Morgen, Lisa. Hallo, Domian. Hallo, Lisa. Um was geht's bei dir? Ich rufe an, weil ich gerne mit dir darüber sprechen wollte, über meine Essstörung. Und darüber, dass ich mir jetzt Hilfe gesucht habe und den Schritt gemacht habe, auch wenn es nicht leicht war. Du bist gerade in dem Hilfeschritt schon drin, in der Hilfeaktion? Ja, ich werde ab Montag in eine Klinik gehen, genau. Wie lange bist du denn schon essgestört? Das ist eigentlich schwer zu sagen. Also so richtig seit einem Jahr, dass ich mich erbreche. Aber Essen war für mich noch nie eigentlich so. Ich war immer schon seit Kindesbein an auf meine Figur bedacht sehr. Mhm. Und immer eigentlich noch nie wirklich irgendwie unbewusst gegessen. Mhm. Sondern immer drauf geachtet und panisch davor gewesen, dass ich vielleicht zunehmen könnte. Mhm. Ich war immer sehr schlank, dünn eher, muss ich dazu sagen. Bist du heute wahrscheinlich immer noch? Ja. Und seit einem Jahr erbrichst du? Seit einem Jahr, genau. Ja. Ungefähr. Beschreib's mir mal, damit ich mir das Ausmaß vorstellen kann. Wie oft erbrichst du und was hast du dann alles zu dir genommen? Also das ist so, bei normalen Mahlzeiten habe ich es früher gar nicht gemacht, sondern nur, wenn ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe einfach zu viel gegessen. Mhm. Mittlerweile ist es aber so, dass ich schon Normalzeiten gar nicht mehr in mir behalten kann, die für andere vielleicht normal sind. Zum Beispiel ein warmes Mittagessen ist unglaublich schwer. Mhm. Oder was Fettigeres, das ist halt immer schwer. Und so die Heißhungerattacken sind eigentlich immer dann, wenn ich mal wieder viel mich bestraft habe mit Fasten oder Diäten, dass ich halt generell wenig gegessen habe. Klar, dann kommt irgendwann so ein Essanfall und dann isst man halt viele Süßigkeiten oder so ohne, also es schmeckt einem eigentlich, man schmeckt es eigentlich gar nicht. Es ist einfach, man stopft in sich rein und weiß eigentlich schon beim Essen. Man frisst das, ne? Ja. Mhm. So im Durchschnitt im letzten Jahr, wie viel Mal hast du in der Woche erbrochen? Also mittlerweile... Oder am Tag? Ist es eigentlich täglich. Mhm. Also es kommen manchmal Tage, da bin ich dann schon richtig stolz auf mich, wenn ich mal 2 Tage nicht erbreche. Mhm. Aber es ist leider jeden Tag. Deswegen habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich mir Hilfe holen muss. Und ja, ich bin eigentlich froh, dass ich es jetzt gemacht habe, auch wenn ich natürlich ein bisschen Angst habe vor dem Klinikaufenthalt. Das finde ich schon erstaunlich und Respekt, dass du nach einem Jahr der Erkrankung schon... Das ist ungewöhnlich, das kenne ich sonst ganz anders, wo Menschen Jahre und Jahre darunter leiden, nach einem Jahr dir schon Hilfe holst. Wie kam es zu dieser Entscheidung, zu sagen, ich brauche Hilfe von außen? Ich habe gemerkt, dass ich, also dass mein Körper sich verändert. Ich habe gemerkt, dass ich Schmerzen habe, ich an der Speiseröhre, dass ich einfach nicht mehr so fit bin wie früher. Mhm. Und dass ich... Also ich habe mich krank gefühlt und ich habe gedacht, das kann nicht gut sein, was ich da mache. Also längere Zeit habe ich eigentlich immer gedacht, ach, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das machen bestimmt so viele, um schlank zu bleiben. Aber ich habe es jetzt eingesehen, es ist eine Krankheit und man muss sich helfen lassen. Mhm. Wie ist dein aktuelles Gewicht? Bei welcher Größe? Ich wiege 53 Kilo und bin 1,70 groß. Mhm. Mhm. Ja. Was wird jetzt am Montag genau passieren? Also ich werde den Klinikaufenthalt beginnen. Mhm. Ich muss dort morgens hin und mich da anmelden und dann werden die alles Weitere machen. Ich weiß nicht genau, was da alles auf mich zukommt. Also deswegen ein bisschen Angst bin ich da so ein bisschen hat ja, auf man jeden da Fall schon, Angst. Ja. Ja, aber ja. Ich muss hier wirklich meinen großen Respekt aussprechen. dass du das gemacht hast, dass du es eigenständig entschieden hast. Und ich gehe mal davon aus, dass du es auch selbst organisiert hast, in diese Klinik zu kommen. Das ist eine ich habe Unterstützung von zu Hause, aber, na gut, aber auch selbst, viel selbst. Genau, ohne dich wird das ja gar nicht funktionieren. Fall. Das ist eine ganz tolle Sache, sage ich dir. Das ist schon die halbe Miete. Die andere halbe Miete ist, dass du jetzt in dieser Klinik richtig mitmachen musst. Und all das, was man da mit dir macht, so tatkräftig wie möglich unterstützen musst. Und dann hast du eine reale Chance, wieder ein normales Leben zu finden. Obwohl du wahrscheinlich nie ein normales Verhältnis zum Essen kriegst. Aber das ist ja egal. Nee, genau. Das ist ja egal. Hauptsache, du hast es im Griff und du bist aus der Sucht und aus der Krankheit heraus. Ja. Das denke ich auch. Bist du, oder war das für dich, wie schwer war das für dich, das anderen Leuten zu sagen, dass du diese Erkrankung hast? Schwer. Also ich habe mich als allererstes meiner Mutter anvertraut, weil ich wusste, wenn, dann muss sie es eigentlich als erstes wissen. Und da war das eigentlich auch so von der Reaktion her gar nicht wie erwartet. Also ich hatte erwartet, dass sie schimpft oder sagt, ich bin total bekloppt und ich soll vielleicht damit aufhören. Aber so war das halt gar nicht. Also sie hat mir direkt gesagt, dass sie mir helfen wird. Und kurze Zeit, also ein bisschen länger habe ich gebraucht, um es auch meinem Vater zu sagen. Der ist so ein bisschen anders. Der ist so ein bisschen, also der hat mir dann auch gesagt, er kann überhaupt nicht verstehen, warum man sowas macht als schlanke Frau und geht nicht in seinen Kopf rein und sowas. Aber natürlich steht er auch hinter mir. Also da war auch nie irgendwie ein Vorwurf eigentlich da. Hast du einen Freund? Da hatte ich halt am Anfang, nein. Habe ich nicht. Ja. Kann ich nicht und möchte ich auch nicht. Kannst du nicht und möchtest du auch nicht? Was heißt das? Ja, ich sag immer, seit ich das hab, so eigentlich führe ich eine Beziehung mit meiner Bulimie. Und es ist höchste, Zeit, dass man sich von dieser Beziehung trennt. Ja, Ja, das ist gut gesagt, weil die Bulimie beherrscht dich natürlich. Sie hat dich im Griff. Ja. Nicht du hast sie im Griff, sondern sie hat dich im Griff und du bist abhängig von ihr. Und das ist das Schlimme an der Erkrankung. Ja. Für wie lange ist jetzt dieser Klinikaufenthalt geplant zunächst? Also es sind 12 Wochen angesetzt. Wenn man gut ist, dann vielleicht auch nur 8, aber eher. Also man sollte schon das alles wirklich intensiv therapieren lassen. Und man hat aber auch, wenn man, also das haben die mir auch direkt gesagt, wenn man wirklich gut mitmacht, das ist eine angenehme Therapie mit sehr vielen Freiheiten auch. Man darf auch ab und zu mal nach Hause. Was ist jetzt, wenn du so an die Zeit denkst, die Zeit liegt jetzt vor der Tür, deine größte Angst? Die Angst ist eigentlich unberechtigt, das weiß ich selber, aber trotzdem habe ich natürlich Angst, da als dicke Frau rauszugehen. Natürlich weiß ich, es wird nicht passieren, aber ich habe einfach Angst, zuzunehmen und wird am liebsten mein Gewicht natürlich so jetzt, wie es ist, behalten, aber ich weiß das nicht. Aber genau darum soll natürlich ein bisschen. Aber genau darüber werdet ihr sehr viel reden in den, in den Behandlungen und das ist ja genau das Problem oder die Angst, die meisten haben, die dorthin gehen. Dass jetzt dass dicke Frauen oder dicke Männer da rausgehen und genau das wird man dann behandelt. Lisa, nochmal toll, dass du es gemacht hast. Und auch schön, dass du uns das hier erzählt hast, weil du vielleicht auf diese Art und Weise dem einen oder anderen, der in der ähnlichen Situation steckt, wie du vor ein paar Monaten noch, auch ein bisschen Mut machst. Das wollte ich auch, das war mir ganz wichtig. Man muss sich wirklich Hilfe holen und ich kann denjenigen, vor allem den jungen Frauen, die es haben, ich kann denen wirklich nur raten, die sollen sich Hilfe holen. Es ist leider ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, aber man muss sich helfen lassen und man muss auch dazu stehen und offen damit umgehen. Das habe ich jetzt gelernt. Sehr gut. Schon mal auf jeden Fall. Und dann drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass das erfolgreich wird und dass du danach wieder ein relativ normales Leben führen kannst. Ja, danke, Domian. Alles Gute und toi, toi, toi für dich. Danke, dass ich mit dir sprechen konnte. Sehr, sehr gerne, liebe Lisa. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist nochmal der Andreas von gerade, 64. Hallo Andreas. Ja, hallo Domian. Hoffen wir, dass es jetzt klappt. Gerade war die Leitung weggebrochen. Ja, ich weiß. Also, schlechten Empfang hier. Wo bist du denn? Schlechten Empfang hier? Ja, ich bin, wie gesagt, auf dem Campingplatz. Nee, hast du nicht gesagt. Du bist auf einem Campingplatz. Ja, ich lebe auf dem Campingplatz. Du lebst auf einem Campingplatz. Du machst keinen Urlaub da, sondern du lebst auf einem Campingplatz. Ja, leider. Warum nicht in deiner Wohnung? Ich habe meine Wohnung damals aufgegeben gehabt und war mit der Meinung gewesen, dass, weil die Wohnung verkauft werden sollte und ich die Wohnung nicht übernommen habe. Und dadurch wollte mal zu meiner Freundin ziehen und die wollte mich dann aber nicht in ihrer Wohnung haben. Das war vor 2 Jahren. Mhm. Und da habe ich den auch gekauft. Bitte? Dann hast du was? Den haben wir auch gekauft. Was hast du gekauft? Den Campingplatz. Du hast den Campingplatz gekauft? Naja, gut, okay, den Campingwagen und das. Ja. Das im Prinzip. Das hast du vorhin erzählt, vor 2 Monaten von deiner Freundin getrennt. Also sie hat sich von dir getrennt. Nee, sie hat sich von dir getrennt, genau. Aber hast du denn bis vor 2 Monaten bei deiner Freundin gewohnt oder warst du da auch schon auf dem Campingplatz? Ich war auch schon auf dem Campingplatz, den habe ich mir eingerichtet noch und so weiter. Ach so, weil sie das nicht wollte, dass du bei ihr wohnst. Ja, ich war nur das Wochenende immer nur da und wir sind Wochenende immer unterwegs gewesen und so weiter. Und über den Winter wollte ich dann bei ihr bleiben im Prinzip. Verstehe. Wintermonat. Und du wohnst in einem Wohnwagen dort? Ja, genau. Aber das ist ja schon komisch, dass deine Freundin, mit der du immerhin 8 Jahre zusammen warst, dass die dich nicht ganz hat bei dir einziehen lassen. Ja. Das habe ich natürlich auch nicht verstanden im Prinzip und alles. Wir haben uns dann ganz gut verstanden auch immer. Du hast gerade gesagt, du hast deine Wohnung vor ein paar Jahren verkauft. Vor drei Jahren, ja. Das heißt, da muss doch eine ganze Stange Geld dann da sein. Nein, ich habe die nicht verkauft, ich habe die aufgegeben. Also das war gar nicht deine eigene Wohnung? Nein, war nicht meine eigene Wohnung. War eine Eigentumswohnung, hätte ich kaufen sollen und ich habe es nicht getan. Wie sieht das denn finanziell bei dir im Moment aus? Ja, ich lebe von der Rente. Eine einfache Rente habe ich. Könntest du denn dir davon eine Wohnung leisten? Schlecht. Es ist sehr schwer heutzutage. Davon eine Wohnung leisten und alles drum und dran noch. Darf ich mal fragen, jetzt wollen wir ganz offen reden, wie viel Rente bekommst du denn? 850. 850? Ja. Mhm. Naja, mit Unterstützung und so wäre irgendeine Wohnung wäre schon drin. Kriege ich keine Unterstützung. In dem Moment, wo ich eine Rente habe, kriege ich keine Unterstützung. Fühlst du dich denn da wohl, wo du jetzt bist? Manche leben ja ganz gerne. Nein, es ist kalt, ziemlich oft. Also ist alles okay. Es wohnen mehrere Menschen hier auf dem Campingplatz. Genau, ja. Die haben aber eine Wochenendhäuser, den habe ich leider nicht. Das heißt, dein Campingwagen ist gar nicht isoliert für den Winter? Nein, es geht. Ich habe nochmal isoliert, aber es ist nicht so hundertprozentig. So, du hast finanziell, stehst du nicht so rosig da, du wohnst auf einem Campingplatz, deine Freundin hat dich verlassen. Ja. Das sind schon heftige Gründe, weswegen man seelisch am Boden liegen kann, wie du es gerade am Anfang ja auch gesagt hast. Gibt es noch was, was dir sehr schwer zu schaffen macht? Ja, ich weiß nicht, wohin. Ich weiß auch nicht, wenn ich eine Wohnung nehme, wo ich hin soll und so weiter. Keine Ahnung, weil ich erst hierher gezogen bin. Ich bin ja auch, das sind einige Kilometer weg, wo ich früher gewohnt habe. Wo ich gewohnt habe, 10 Jahre lang. Warum bist du jetzt dann einige Kilometer weggezogen von deinem Heimatort? Ja, weil ich zu ihr gezogen bin, im Prinzip ist hier um der Ecke. Der Campingplatz ist bei ihr und um der Ecke. Mhm. Dennoch, es gibt ja nur viele Menschen, die auch nur 800 Euro Rente haben, die können sich auch eine Wohnung leisten, nicht nur von den 800 Euro. Dann gibt es irgendwie Mietzuschuss oder Sozialwohnungen und da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, dass man Leute unterstützt. Habe ich schon alles durchgerechnet, habe ich alles schon Informationen geholt. Es ist nicht machbar. In dem Moment, wo ich kriege ja brutto mehr wie netto, ne? Das ist ja das Problem. Das wird ja nach brutto errechnet im Prinzip. Die Rente oder die Zuschüsse und dann habe ich keine Chance, überhaupt einen Euro zu bekommen. Wie sieht es sonst weiter mit sozialen Kontakten aus? Habe ich ganz wenig, nur noch. Das heißt, du bist ein einsamer Mann? Ja, genau so sieht es aus. Kümmert sich deine Ex-Freundin denn noch ein wenig um dich? Gar nicht. Die hat total abgeschlossen mit mir. Und ich frage das nochmal. Kannst du mir ihre Begründung mal klarer sagen? Noch, ich habe zu viel gemeckert oder irgendwas oder habe zu viel geklammert und habe hinterher spioniert oder sonst was. Also Gründe gibt es ja immer, wenn man irgendwas sucht, gibt es immer Gründe. Ist denn da ein bisschen was dran an dem, was sie sagt? Teils, nicht so hundertprozentig, aber sie ist der Meinung und sie wirft mir das immer das Gleiche vor. Sie redet ja nicht mit mir mit Sätzen und so weiter und das ist das Problem. Sie redet nicht mit dir in Sätzen? Was heißt das? Ja, also ausdiskutieren und so weiter, das macht sie nicht. Die ist der Meinung, dass es, ich komme da nicht mehr mit, sie kommt mit mir nicht mehr klar und sie will mit mir nichts mehr zu tun haben und schmeißt mich ständig irgendwelche, ich kann noch nicht, traue mich noch nicht mal anzurufen, weil die sofort auflegt und alles und versuchst du das denn jetzt immer noch wieder an sie ranzukommen? Ja, versuche schon, aber ich habe keine Chance. Das solltest du auch mal ganz schnell sein lassen, Andreas. Ich glaube, warum? Weil ich glaube, dass du da, wie mir das so scheint, noch mehr kaputt machst, als du erreichst. Sagen sie alle. Ja, das sagen sie alle. Ich glaube, dass sie ganz sich zugemauert hat, dass sie gar nicht mehr an dich ran will. Ja, ich weiß. Aber ich habe doch nur sie noch gehabt in meinem Leben. Ja, aber ich meine, Andreas, du bist ein 64-jähriger Mann. Ja, war kaputt, seelisch kaputt. Und da muss man ja vielleicht auch mal versuchen zu akzeptieren, wenn eine Liebe zu Ende geht, wenn es einem auch sehr weh tut. Warum gibt es denn nicht Menschen, die einfach nur als Mensch sehen kann und nicht nur mit der Liebe was zu tun hat? Einfach nur als Freund oder sonst was und Hilfe, Mensch, der Hilfe braucht, der wird immer verweigert. Immer das Gleiche, was man hat im Leben. Du meinst, wenn du Hilfe von ihr brauchst oder überhaupt? Ja, überhaupt allgemein. Ich habe so vielen Menschen geholfen und kriege immer wieder Nackenschläge. Was hast du früher beruflich gemacht? Beruflich habe ich viele Sachen gemacht. Ich bin zur See gefahren und alles Mögliche. Ich glaube, dass man dir so richtig erstmal unter die Arme packen muss. Das glaube ich schon. Aber damit ist es nicht getan. Du musst auch ein bisschen mithelfen. Ich versuche ja immer alles also zu machen. Mithelfen bedeutet zum Beispiel auch, erstmal die Finger jetzt komplett von deiner Ex-Freundin zu lassen. Denn da machst du, wie gesagt, nur alles kaputt. Ich glaube, je mehr du da anfasst und baggerst und bettelst, desto mehr verachtet die dich. Ja. Das glaube ich. So, jetzt wäre es wichtig, dass man das nochmal klärt, ob man da finanziell irgendwie doch nicht vielleicht was machen kann. Und was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass du unter Menschen kommst, dass du Kontakte kriegst, dass du Freunde kriegst. Und eine seelische Unterstützung. Hast du darüber mal nachgedacht, dass du dir auch professionelle Hilfe mal suchen solltest? Hatte ich schon mal, ja. Wie lange liegt denn das zurück? 10 Jahre. Das ist lange her. Guck mal, du bist so fertig mit den Nerven. Du hast unser Gespräch vorhin angefangen. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Und da gibt's Menschen, die brauchen dann von außen Hilfe. Und du hast ja immerhin hier auch angerufen. Ja, das ist ja auch die einzige Möglichkeit, wo ich noch das gesehen habe, dass ich anrufe bei dir. Mhm. Weil ich finde sonst keine Hilfe irgendwo. Alle blocken. Wenn ich einen Bekannten anrufe, will mit denen reden und so weiter, die blocken alle. Ist kein Mensch da, mit dem man reden kann. Also du kannst erstmal, alle Menschen. Du kannst erstmal sicher sein, Andreas, dass wir dich ja ernst nehmen, was du sagst. Und deine Situation ist in der Tat schwierig. Das habe ich jetzt schon kapiert, nach dem, was du mir geschildert hast. Jetzt werden wir uns mal im Hintergrund schlau machen, wie wir dir ein bisschen unter die Arme greifen können. Vor allen Dingen mit Rat, mit Tat. Leider nicht, aber mit Rat. Und dann musst du die weiteren Schritte selbst unternehmen. Okay. Deshalb möchte ich dich jetzt erstmal bitten, aufzulegen. Und dann rufen wir dich aber im Laufe der nächsten halben Stunde nochmal an und telefonieren dann aus dem Hintergrund mit dir, okay? Okay, einverstanden. Gut, Andreas. Dann drücke ich die Daumen, dass wir irgendwas Gutes für dich finden und dass es dann doch wieder bergauf geht und du aus der Traurigkeit rauskommst vor allen Dingen. Ja? Okay. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.48 Uhr und hier ist Kenny. Kenny ist 26, guten Morgen. Hi. Hallo Kenny, ein Mann. Jawohl. Das weiß man bei dem Namen Kenny nicht so genau. Ich bin auch. Ja. Also ich kenne keine weibliche Kenny. Ich kenne überhaupt keinen Menschen, der Kenny heißt, aber jetzt kenne ich einen. Jetzt kennst du einen. 26, lieber Kenny, um was geht's bei dir? Im Gegensatz zu den anderen Leuten, die bis jetzt angerufen haben, habe ich dann wohl doch kein Problem. Ich leide an der Hypohidrosis, falls ihr das was sagt. Nee, erklär. Im allgemeinen Volksmund auch als Käse oder Schweißfüße bekannt. Ah, Ja, also das darunter kann man schon heftig leiden. Ja, Problem an der Sache ist eigentlich, habe ich schon ordentlich Selbstvertrauen. Problematik an der Sache ist, jetzt habe ich eine Dame kennengelernt. Mhm. Und wenn ich es wirklich krass ausdrücken soll, wenn ich wirklich meine Schuhe ausziehe, es ist nicht normale Schweißbildung. Also, wenn ich es krass sagen soll, es riecht wirklich, als hätte ich einer in die Buchse geschissen. Mhm. Das ist wirklich, also ich selber rieche es natürlich nicht mehr so extrem, aber mein komplettes Umfeld halt. Mhm. Immer wenn du die Schuhe ausgezogen hast. Wenn du dir dann die Füße wäscht, ist es dann gut? Oder? Ja, das ist dann eine Notlösung von einer halben Stunde. Ach, das heißt, auch wenn du dann keine Schuhe anziehst, stinken die Füße von alleine wieder. Richtig. Auch wenn du keine Socken anhast. Wenn ich keine Socken anhab, dann geht's, aber dann zögert sich's auch höchstens auf 1,5 Stunden raus. Mhm. Also die Schweißbildung ist da wirklich so extrem. Die Schweißbildung an deinem Körper ist bezogen ausschließlich auf die Füße, nicht unter den ausschließlich Achsel. Auf die Füße, genau. Mhm. Also es gibt auch die Methode beispielsweise, die Schweißdrüsen weglasern zu lassen. Zum Beispiel, ja. Das ist aber noch nicht so extrem erprobt. Unter den Achseln ist es mittlerweile gang und gäbe. Mhm. An den Füßen gibt es beispielsweise die Option in Luxemburg oder in der Schweiz, sich die Schweißdrüsen dort weglasern zu lassen. Aber gilt als kosmetischer Eingriff, bedeutet Krankenkasse bezahlt nicht. Mhm. Wie viel kostet das? Ist natürlich abhängig vom Arzt, also ich sag jetzt mal zwischen 4.000 und 6.000 Euro. So viel? Hat man nicht mal einfach so. Mhm. Aber du hast dich ja schon schlau gemacht, das höre ich ja, schon. Ja, natürlich. Weil das fiel mir gerade auch sofort ein, weil ich das auch schon einige Mal gelesen habe, dass man das weglasern kann mittlerweile und mit guten Erfolgen. Ich wusste jetzt nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Fußschweißdrüsen und Achselschweißdrüsen, das wusste ich nicht. Doch. Wie waren denn bisher so die Erfahrungen mit der Damenwelt? Das ist ja nicht die erste Dame, gehe ich mal von aus, die du näher kennenlernst. Eine hatte sich mehr oder weniger damit abgefunden. Mhm. Aber selbst die, muss ich wirklich explizit sagen, die hat es dann wohl nicht mehr aufgehalten. Also der Grund war dann permanente Streitereien. Ob das jetzt natürlich, ich meine, ich kann nicht alles auf meine Füße schieben. Aber letzten Endes läuft es darauf hinaus. Also gibt es spontane... Wie? Gibt es spontan oder gab es spontane Reaktionen von Frauen, mit denen du mal so einen One-Night-Stand oder sowas hattest? Das versuche ich zu vermeiden, so gut wie es geht. Gab es da schon mal eine üble Reaktion, die dir jetzt gerade so in den Sinn kommt? Erzähl mal. Eine und bei der ist es dann auch geblieben. Was hat die gemacht, die Frau, oder wie hat die reagiert? Soll ich es wirklich so ausdrücken? Na klar. Na klar. Also bevor es überhaupt zu ein bisschen Turtelei kam, hatten auch beide schon ein bisschen einen Tee, muss ich dazu sagen. Mhm. Und vielleicht habe ich in dem Moment auch nicht mehr so extrem dran gedacht. Die hat mich wirklich gefragt, ob ich eins fahren lassen habe. Mhm. Also da war die Erotik dahin. Ich erzähle es jetzt so selbstbewusst, aber im Grunde genommen macht mich das fertig. Ja, das glaube ich. Du erzählst es in der Tat sehr selbstbewusst, aber ich kann mir vorstellen, dass einen das, obwohl es jetzt kein lebensbedrohliches Problem ist, aber dass einen das sehr beuteln kann. Sehr sogar. Also ich befinde mich auch in der Selbsttherapie quasi, um das irgendwie ein bisschen in Schach zu halten. Hab da schon wirklich alles ausprobiert, von Zedernholzsohlen zu permanent nur noch Bambussocken an und tägliches Fußbad. Mhm. Schuhe wechsle ich jeden Tag. Mhm. Also lass die dann 2-3 Tage austrocknen, dass der ganze Mief rauszieht und zieh sie dann erst wieder an. Und man kann sagen, dass nichts geholfen hat bisher. Nein, das kann mir auch wirklich niemand helfen. Also, ich gehe davon aus, dass du viel Recherche dann auch getrieben hast, schon im Netz. Ja, natürlich, war auch bei etlichen Ärzten, war ich auch bei einem richtigen Spezialisten für innere Medizin. Und was sagen die denn außer dem Lasern, was immer noch nicht so ganz erprobt ist oder in Deutschland vielleicht gar nicht so gemacht wird? Was haben die denn für eine Idee, die Ärzte? Genau diese Selbsttherapie, die ich gerade aufgezählt habe, um das halt wenigstens ein bisschen in Schach zu halten. Natürlich, es wird dadurch marginal besser. Aber nur marginal. Wenn du sagst, du riechst das selbst gar nicht mehr so sehr, aber du riechst es schon. Ekelst du dich vor dir selbst, wenn du das riechst? Ja. Mhm. Ich ekel mich vor mir selbst. Mhm. Wie geht denn das? Da musst du doch ständig deine Bettwäsche wechseln, weil das ganze Bett stinkt doch dann. Permanent, ja. Permanent, ne? Also es ist schon so weit, dass ich teilweise wirklich mit 3 Paar Socken übereinander schlafe. Um das irgendwie, um meine Bettdecke damit nicht quasi einzusauen. Hast du mal Sport getrieben? Um Gottes Willen, da wird es noch viel schlimmer. Nee, nicht als Gegenmaßnahme, sondern wenn man dann wenn du Fußball gespielt hast, wie ist das dann in der Kabine, wenn man die Schuhe auszieht? Und was sagen die anderen dann? Ich spiele keinen Fußball, um Gottes Willen, das würde ich niemandem zumuten. Schon allein aus diesem Grunde nicht? Allein aus diesem Grund, sagen wir so. Mhm. So, jetzt hast du gerade eine Dame kennengelernt. Richtig. Und wie hast du die jetzt vorbereitet darauf? Noch gar nicht. Das ist ja das Problem an der Sache, dass mir davor dermaßen der Stift geht. Das kann ich verstehen. Das heißt, ihr wart noch nicht in der Phase, wo du mal die Schuhe ausziehen hättest müssen. So, nein, aber ich gehe stark davon aus, dass es in naher Zukunft dazu kommen wird. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist wirklich ganz schwierig. Selbst wenn du es sagst, das Ganze... Am Anfang von der Romanze oder Beziehung, wie auch immer, wenn ich zu ihr hingehe und sage, hier, pass auf, ich könnte was Phänomenales erwarten, wenn ich meine Schuhe ausziehe. Ja. Dann macht doch, da können die Gefühle nicht so groß sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das ist, ja. Ich glaube auch, da macht jeder normale Mensch die Biege. Ja, also das glaube ich auch, dass die meisten erstmal zurückschrecken. Frauen wie Männer, in welcher Konstellation auch immer. Ja, glaube ich auch. Hast du das denn schon mal so versucht, dass du eine Frau vorher vorgewarnt hast? Also ich leide jetzt ungefähr seit 10 Jahren darunter. 10, 11 Jahre ungefähr. Und seitdem waren es vielleicht 2 Frauen. Also es ist auch noch nicht so oft jetzt zu der Situation gekommen. Mhm. Die Situation wäre vielleicht öfters mal drin gewesen, aber die Blöße wollte ich mir dann selbst meistens nicht geben. Also 2-mal war die Situation, dass du vorgewarnt hast. Habe ich das so verstanden jetzt? Nee, habe ich mich vielleicht auch falsch ausgedrückt. Also 1-mal ist es, wie gesagt, bei einem fast dazu gekommenen One-Night-Stand gewesen. Mhm. Wie gesagt, da hat die Dame mir dann sehr höflich den Laufpass gegeben. Mhm. Und bei einer anderen, mit der ich dann eigentlich auch schon so gut wie zusammen war, die hat das dann am eigenen Leibe quasi gerochen. Und mich hat's gewundert, dass sie mich dann danach nochmal kontaktiert hat, aber hat dann auch den Kontakt sehr schnell abgebrochen. Hattest du überhaupt schon eine längere Beziehung? Nein. Und du glaubst, das liegt ausschließlich daran? Ausschließlich, ja. Kann ich verstehen. Also ich würde nicht behaupten, dass ich irgendwie ein böser Kerl bin oder ähnliches. Boah, das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem, Kenny. Das ist ein Problem. Ja. Natürlich ist der Weg der Vorwarnung auf jeden Fall schon mal der richtige. Ob das nur groß was nutzt, wage ich auch zu bezweifeln. Aber das zu tun, finde ich auf jeden Fall schon mal richtig. Sonst ist der Schock zu groß. Der wird definitiv groß sein. Vielleicht gibt es ja auch Frauen, denen das wurscht ist oder die das gar nicht so wahrnehmen, die vielleicht einen gestörten Geruchssinn haben oder weiß ich was. Das wäre es, da habe ich wirklich tatsächlich schon dran gedacht, dass ich mir irgendeinen mit einem gestörten Geruchssinn suche. Ja. Das wäre jetzt ein schöner Zufall, wenn das bei der genauso wäre, aber das wäre natürlich jetzt zu schön im Herz sein. Aber darüber hinaus möchte ich dir... Ich gucke gerade auf die Uhr, so lange geht die Sendung gar nicht mehr. Ich möchte dir auf jeden Fall anbieten, dass ich mein Publikum frage, ob nicht doch jemand eine Idee hat. Du hast viel ausprobiert, du hast gerade viele Beispiele genannt, Aber manchmal geschehen hier Zeichen und Wunder in dieser Sendung und dann kommt doch aus irgendeinem Winkel in Deutschland eine tolle Idee und wir können weiterhelfen. Bitte. Vielleicht leidet ja irgendjemand an derselben Problematik und hilft weiter. Wenn ihr eine Idee habt, bitte mailt uns und mailt uns so schnell wie möglich. Kenny braucht schnell Hilfe. Was man vielleicht machen könnte. Und vielleicht gibt es ja doch noch irgendeine andere Möglichkeit, dass es nicht so teuer ist mit dem Lasern oder wenn irgendjemand eine Idee hat oder einen guten Tipp hat, nicht irgendein Schnullibulli-Zeug, aber wirklich eine gute Idee hat, dann bitte ernst gemeint. Bitte, ernst gemeint und bitte mailen an domian@wdr.de. Das kann ich dir anbieten, Kenny. Viel mehr nicht. Und das andere ist, sag's ihr auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon mal, kann nichts falsch vielleicht machen. Vielleicht kommen ja noch ein paar Ratschläge, ich zögere es noch ein paar Tägelchen hinaus. Genau. Oder vielleicht meldet sich auch eine ganz tolle Frau, die keinen Geruchssinn mehr hat bei uns. Die verbinden wir. Das wär vielleicht auch eine Option, ja. Okay. Kenny, ich drücke die Daumen und hoffe, dass wir dir irgendwie helfen können. Bedanke mich wie immer. Alles Gute, tschüss. Und den Michael und Patrick. Tschüss, ciao. So, in der Technik heute hat Andreas Fulford. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, hoffe ich pünktlich morgen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.